Justify, justify ourselves. filosofia, stara filosofia, stara filosofia, stara filosofia, stara filosofia. Ich bin kreuz und quer durch, du hast zu viel Zeit für mich. Ich bin kreuz und quer durch, du hast zu viel Zeit für mich. tutto ciò che sono e l'ha detto, gli altri niente ho saputo dalla voce tua. Lontano da questa valle d'insonni hai trovato una vita senza follia, solo la prima occasione per andar via. Hey, nous, le voyant, le carreau qui vient. C'est l'heure du boxon, de la chasse aux crétins. Ah non, je crois qu'ils sont tous morts. Ah non, et les morts bouffent les morts. Foster! schreien die Kinder mit mehr, doch das könnte mich nicht erhalten. Ohne einen meiner Flecken schrieb ich ihm eins entlang. So viele Tote sind die Massen Medien, so viele Opfer, niemals hat gewinnt. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewinnt. Golfkrieg und Massenmann, kenn ich auch nur aus der Ferne. Krieg in Nicaragua, Gott verdammt, ich bin nicht da. Meine Mann noch spenden konnte, damit ich mehr schaffen kann. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewinnt. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewinnt. Ein Glaubenskrieg in der Hass hat die Menschen eingesucht. Das ist ein Staat Südafrika, schreit nicht mehr echt, das war. Ich sag mir, ich bin so klein, das ist mein Wissenheit. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewinnt. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewinnt. Menschen, denen Wasser fehlt. Ich warte auf das Fußballspiel, das noch übertragen wird. Noch ein Bier, damit ich dann bringe die schöne Stimmung mit. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewöhnt. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewöhnt. Das Gewohnheit, die sich immer so breit macht, ist der Alltag, der uns dafür blind macht. Das sind Gebete, die noch keinem etwas nutzen. Und das sind wir, wenn wir uns dran gewöhnen. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewöhnt. So viele Tote in den Massenmedien, so viele Opfer, niemals dran gewöhnt. Queremos la energía y vivir con libertad. No queremos la energía, no a la explotación nomás. Cuando nunca haces nada, todo lo compras hecho. Capitalismo ya me tienes arrecho. Hazlo tú mismo, no seas tan capital. Hazlo tú mismo, es que crees más con el mar. Hazlo tú mismo, no seas tan capital. Hazlo tú mismo, es que crees más con el mar. Cuanta vacío, contratas a alguien más. Consumiste auxilio, lo vas a esclavizar. No haces nada, todo lo compras hecho. Con el 20 mismo ya me tienes arrecho. Hazlo tú mismo, no seas tan capital. Hazlo tú mismo, es que crees más que los demás. Hazlo tú mismo, no seas tan capital. Hazlo tú mismo, es que crees más que los demás. Quitas tu rara hasta la espalda. Sube el down and out. Tu sangre está en